Hallo, hier ist Beke Schulmann aus der NDR Info Wissenschaftsredaktion. Heute wollten wir eigentlich eine Sonderfolge mit Basic-Informationen zum Thema Impfung veröffentlichen. Also darüber sprechen, welche Sorgen und Ängste einige haben, wenn es um die Impfung geht. Und auch über einige Fake News, die weiterhin verbreitet werden. Aber die Erkältungswelle und auch die Vorsichtsmaßnahmen bei einer roten Corona-Warn-App haben jetzt auch unser kleines Podcast-Team erwischt. Deshalb müssen wir euch leider auf die kommende Woche vertrösten. Sicher ist aber, wenn ihr das Coronavirus-Update abonniert habt, am besten in der ARD-Audiothek, dann verpasst ihr keine Folge. Und wir hatten und haben ja zurzeit wegen der komplexen Situation so einige Sonderfolgen für euch. Ich möchte auch die Gelegenheit an dieser Stelle nutzen, um mich nochmal zu bedanken für die vielen, vielen Mails, die uns von euch erreichen. Ihr gebt uns damit immer das Signal, dass die Infos im Coronavirus-Update wichtig sind für euch. Und das gibt uns auch die Motivation, hier so viel anzubieten. Vielen, vielen Dank also für diesen tollen Support. Und damit ihr das Wochenende nun nicht ohne Podcast verbringen müsst, gebe ich euch noch drei Tipps mit auf den Weg. Einmal gibt es eine neue Folge unseres Bücherpodcasts Eat, Read, Sleep. Mit vielen Buchtipps natürlich und einem sehr speziellen Backtipp. Du hast grüne Kekse gebacken. Ja. Grüne Kekse. Woraus könnte das sein? Das ist schon mal die erste Quizfrage. Wir hatten das Buch schon zur letzten Weihnachtssendung. Hm. Einer der letzten Weihnachtssendungen. Vermutlich hat es was, wenn es grün ist, also so ein bisschen eklig aussieht, muss man jetzt ja mal sagen. Ja. Was mit Harry Potter zu tun. Ah, fast. Ich wollte eigentlich auch was von Harry Potter mitbringen. Nein. Aber, guck mal hier. Der Grinch. Der Grinch ist wieder da. Und die geklauten Geschenke von Dr. Seuss. Das stimmt. Wir hatten von Dr. Seuss mal das grüne Ei mit Speck. Jetzt haben wir grüne Kekse mit. Ist das auch Speck da drin? Nein. Das ist Schokolade. Das sind im Prinzip Chocolate Chip Cookies, die ich einfach grün eingefärbt habe. Ich weiß nicht, irgendwie hat es Dr. Seuss mit grünen Sachen. Den Bücherpodcast Eat, Read, Sleep, den gibt's in der ARD Audiothek. Und da gibt es auch die neue Folge von Die Idee. Da spricht Norbert Grunder dieses Mal mit Uwe Janssens, Intensivmediziner und ehemaliger DIVI-Präsident. Die beiden reden unter anderem über die Situation auf den Intensivstationen und über die Impfpflicht fürs Pflegepersonal. Und noch einen ganz neuen NDR-Podcast empfehle ich euch. Der Fake-Produzent heißt der. Das ist die spannende Recherche um einen Musikproduzenten, der Dutzende junge Talente getäuscht und um mehrere 10.000 Euro betrogen hat. Alle 4 Folgen dazu findet ihr in der Audiothek und gleich gibt's hier auch noch einen Trailer dazu. Aber vorher sage ich schon mal Tschüss, habt ein schönes Wochenende und bleibt ihr bitte gesund. Wo kommt ihr alle her? Dänemark. Norwegen. Zürich. Polen. Schweiz. Holland. Das ist so unglaublich hart für uns alle. Ja, ich meine, ich bin nicht die Einzige, die all ihr Geld verloren hat. Wir haben es mit einem Sexjäger zu tun. Einem Meister der Manipulation. Es ist einfach krank, wie er so viele Menschen zum Narren halten konnte. Wir betrachten in unserer Recherche den Zeitraum 2015 bis jetzt, November 2021. Das ist auch der Zeitraum, in dem die Betroffenen, mit denen wir gesprochen haben, mit GeoSlam zusammengearbeitet haben.